zu viel. Das Leben ist manchmal kein leichtes Spiel. Ich wollte so gern den Alltag hier entfliehen, so hin und wieder mal in Richtung Süden ziehen. Sah mich stets in Gedanken einfach so mit dir auf einer Insel irgendwo. Was sagst du jetzt zu meinen Träumen? Ich hab sie mir erfüllt, so Stück für Stück. Jeder selbst hält sein Glück in Händen. Und was du herschenkst, das kommt zurück. Was sagst du nun zu meinen Träumen? Ich fühl mich einfach gut, so wie es ist. Denn mein schönster Traum wurde Wahrheit, als du mir sagtest, ich lieb dich. Im Herzen wirst du nie erwachsen sein, so sagtest du und ich seh's gerne ein. Was ist an kleinen Träumern denn verkehrt? Sie machen unser Leben richtig lebenswert. Und ich hab manchmal leise den Verdacht, genau das ist es, was dich glücklich macht. Was sagst du jetzt zu meinen Träumen? Ich hab sie mir erfüllt, so Stück für Stück. Jeder selbst hält sein Glück in Händen. Und was du herschenkst, das kommt zurück. Was sagst du nun zu meinen Träumen? Ich fühl mich einfach gut, so wie es ist. Denn mein schönster Traum wurde Wahrheit, als du mir sagtest, ich lieb dich. Was sagst du jetzt zu meinen Träumen? Ich hab sie mir erfüllt, so Stück für Stück. Jeder selbst hält sein Glück in Händen. Und was du herschenkst, das kommt zurück. Was sagst du nun zu meinen Träumen? Ich fühl mich einfach gut, so wie es ist. Denn mein schönster Traum wurde Wahrheit, als du mir sagtest, ich lieb dich. Als du mir sagtest, ich lieb dich.